Unsere heutige Sendung Kortschak und die Kinder, der ein Bühnenstück von Erwin Sylvanus zugrunde liegt, spielt in einem Theater. Der Autor lässt einen Sprecher und drei Schauspieler auftreten. Sie sollen die Geschichte eines Arztes darstellen, der im Warschauer Ghetto ein Waisenhaus geleitet hat. Das Stück wird auf einer fast leeren Bühne gespielt, ohne Kostüme und Requisiten. Während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen, können sie sich bei offenem Vorhang bereits mit der kargen Szenerie vertraut machen. Sie sehen einen von grauen Vorhängen begrenzten Raum, eine erhöhte Spielfläche, die aufgestellten Scheinwerfer und ein paar Stühle. Das ist alles, was für dieses Stück an Dekoration notwendig ist. Jetzt betritt der Sprecher die Bühne. In seiner Hand hält er einen Kinderbaukasten. Er setzt sich auf eine der Podeststufen, öffnet den Kasten und beginnt mit den Bauklötzen ein Tor zu bauen. Hübsch, dieses Tor aus den kleinen, bunten Bauklötzen. Es ist ein schönes Spiel, so zu bauen. Aber jetzt ist Krieg und jetzt wird zerstört. Das heißt, in dem Stück, das wir jetzt spielen, ist Krieg. Sie erschrecken, meine Damen und Herren. Noch können Sie aufstehen und diesen Raum verlassen. Noch geht es Sie nichts an, was wir hier darstellen werden. Sie bleiben. Na gut. Wir stellen die Geschichte von Janusz Korczak und seinen Kindern dar. Und wie sie sterben mussten, weil sie jüdische Kinder in Polen waren. Waisenkinder zudem. Das sagt genug. 16 Jahre, 15 Jahre, 14, 13, 12, 11 und 10 Jahre alt. 9, 8, 7, 6, 5 und 4 Jahre alt. 3 und 2 Jahre alt. Die Jüngsten mussten noch auf dem Arm getragen werden. 65 Waisenkinder insgesamt, Knaben und Mädchen. Noch können Sie gehen, meine Damen und Herren. Niemand hat Sie gezwungen, hierher zu kommen. Niemand zwingt Sie zu bleiben. Was kümmert es Sie, was 1940 und 1942 geschah? Zudem in Polen. Das liegt sehr weit. Sie haben sich entschlossen, zu bleiben. Danke. Ich will Ihnen also jetzt von Janusz Korczak erzählen, der immer liebte und nie log. Nur ein einziges Mal hat er gelogen, aus Liebe. Er führte ein Leben für die Kinder, für alle Kinder auf Erden. Er fragte nie nach Religion und Rasse, nicht nach Nationalität oder Weltanschauung. Er liebte und log nie. Aber das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Herr Matak, ja, darf ich zunächst einmal die Schauspieler bitten? Ja? Wir brauchen zwei Männer und eine Frau. Eine Frau, bitte. Und natürlich auch die Kinder. Aber da genügt es, dass es Kinder sind, wie man sie überall findet. Sie sollen ja nichts darstellen. Sie sollen ganz einfach Kinder sein. Es ist also nicht notwendig, dass ich sie jetzt schon rufe. Ein einziges Kind kann übrigens für alle Kinder stehen. Zunächst also, wenn ich bitten darf, die zwei Schauspieler und die Schauspielerin, ja? Guten Abend, liebe Kollegen. Guten Abend. Guten Abend. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Für uns ist das natürlich nicht leicht und wir sind nur mit Bedenken gekommen. Wir wollen richtige Rollen, verstehst du? Handfestes Theater. Ich zum Beispiel möchte den Wallenstein spielen. Ja. Weißt du, ich würde ihn anlegen, wie... Ja, wir kennen Ihre Qualitäten, Herr Kollege. Und Sie ist doch wohl bekannt, mit wem Sie schon alles auf der Bühne gestanden haben. Begreifen Sie überhaupt bedeutende Charaktere? Aber liebe Kollegen, bleiben wir doch friedlich. Im Augenblick geht es doch darum, dass wir mit dem Stück, in dem wir spielen sollen, nicht einverstanden sind. Es hat eben keine anständigen Rollen. Hätte man mich mit Kleopatra besetzt, man würde schon sehen, was in mir steckt. Ja, aber so kommen wir doch nicht weiter. Ich will euch erklären, worum es geht. Das Stück handelt von Janusz Korczak, einem Juden, von dem es heißt, dass er nie gelogen hat. Ein Tendenzstück also. Wahrscheinlich darf am Schluss nicht einmal geklatscht werden. Tränen für die Juden. Das ist heute modern. Und ein Geschäft. Ja, aber es geht nicht um ein Stück. Eben. Sondern um den Menschen Janusz Korczak. Es geht nicht um ein erfundenes Schicksal, es geht um die Wirklichkeit. Sie ist doch langweilig. Was ist denn Wirklichkeit? Das ist eine gute Frage. Keine Komplimente. Komm, lasst uns endlich anfangen. Umso schneller ist es doch vorbei. Wir sind uns längst darüber klar, welchen Part wir zu übernehmen haben. Ja, aber keiner von euch hat einen Part. Ihr seid der Schauspieler Stetter, der Schauspieler Schirlitz und, Verzeihung, die Schauspielerin Fischer. Und das bleibt ihr auch. Ohne Schminke und ohne Kostüm. So ein besseres Laienspiel also. Experimentiertheater. Ja, ihr meint, das Stück verlange euch zu wenig ab. Aber vielleicht wissen wir alle nur nicht genau, was wir geben sollen. Na schön. Lasst es uns doch mal versuchen. Die Zuschauer sitzen da und warten. Gut. Nun bin ich also Janusz Korczak. Arzt. Kinderarzt, genauer gesagt. In der Krochmalna-Straße wohne ich in Warschau. Jedermann hier kennt mein Waisenhaus für jüdische Kinder. Ich bin ein polnischer Jude. Oder bin ich ein jüdischer Pole? Eine gar nicht so leichte Frage ist das. Oder auch, eigentlich ist das gar keine Frage. Denn wenn ich sage, du bist ein Jude, so ist das ganz etwas anderes, wie wenn ich sage, du bist ein Pole. Ja, wir sprechen aber von mir. Von Janusz Korczak, einem einzigen und ganz bestimmten Menschen. Du weißt doch selbst, wie es sich verhält. Darum ist es so schwer, davon zu sprechen. Wir Juden wissen den einen, Gott. Und dieses Wissen macht stumm. Wir missionieren nicht, wir belehren nicht, aber wir leben im Wissen und tun dieses Wissen. Täglich tun wir es, denn wir haben das Gesetz. Was schmäht und verachtet man uns? Es ist unsere Sache zu wissen und gehorsam zu sein. Unsere Kraft aber ist kein Geheimnis. Du bist aber auch ein Pole. Ich bin es gern. Ich liebe dieses arme Land, das so reich ist an Gefühl. Dieses verachtete und nun schon wieder geteilte Land, das so stolz ist auf seine Lieder und auf seine Musik, auf seine Flüsse und Berge, auf seinen Frühling und auf seine Kinder. Ja, auf seine Kinder, die in Lumpen geboren werden und für die ich da bin. Aber du bist nicht in Lumpen geboren. Warum fragst du so umständlich? Ich habe nicht viel Zeit. Meine Kinder warten auf mich. Und der Tod. Du verwirrst mich nicht. Meine Kinder warten, das ist es. Mit kurzen Worten will ich dir Rede stehen. Dir und ihnen allen. Ich bin der Sohn eines Rechtsanwalts. Und ich war 11 Jahre alt, als mein Vater schwer erkrankte und starb. Die Not nistete sich nun als täglicher Gast bei uns ein. Doch davon kann man nicht erzählen. Erzählen lasst mich aber von der Uhr, die mein Vater trug. Eine kleine, vergoldete Uhr, die der Mutter und uns Kindern als Andenken verblieb. Jeden Abend brannte die Gedenkkerze für den Vater, aber auch das Ticken der Uhr bedeutete uns viel. Als wieder einmal kein Brot im Hause war, brachte die Mutter die Uhr zum Trödler und sagte zu ihm, bitte nehmen Sie diese Uhr, ich löse sie ja wieder ein. Bitte bewahren Sie diese Uhr für eine ganz kurze Zeit. Der legte sie in sein Schaufenster, das engbrüstig und nicht ganz sauber war, vollgepfropft mit merkwürdigen und traurigen Dingen. Jeden Tag sahen wir dort die Uhr. Damals geschah es, dass ich mein Leben begriff und ein Handelnder wurde. Ich war ein Kind und begriff es. Ich machte Botengänge und verdiente ein wenig durch geringe Dienste. Meine Geschwister taten alles nach, was sie an mir sahen. Wir redeten nicht darüber. Ich dachte, Sie sprechen von einer großen geistigen Entscheidung in Ihrem Leben. Lassen Sie mir Zeit. Ich habe ja noch nicht zu Ende gesprochen. Ja, aber Sie sagten doch Ich sagte, dass ich jeden Tag durch das Schaufenster des Trödlerladens die Uhr meines Vaters sehen musste. Und wir Kinder hungerten und sparten heimlich, um die Uhr meines Vaters zurückzukaufen. Sie gehörte der Mutter und uns, nicht dem Trödler. Als wir das Geld endlich beisammen hatten, gingen wir vor den Laden. Aber die Uhr war fort. Und ich ging hinein in den Laden und ordnete das Geld auf den Tisch und forderte die Uhr. Sie war am Morgen verkauft. Am Morgen, der diesem Mittag voranging. Das meinte ich, wenn ich sagte, dass ich das Leben begriff. Sie haben geweint. Ich habe begriffen und den Entschluss gepriesen, der mich das Geld sammeln ließ. Dennoch blieb eine Unruhe in mir und ich ging zu unserem Rabbi. Er war weise und geschickt, die Schrift auszulegen. Er saß versunken und bedachte das Gelesene. Kaum blickte er auf, aber er hörte zu und antwortete: Du suchst die kleine vergoldete Uhr deines Vaters. Hier, nimm meine Uhr. Nimm, ich habe sie von meinem Vater. Bestürzt fragte ich: Ihr habt nun selbst keine Uhr mehr, Rabbi? Da wurde er zornig und verwies mich des Raumes. Ich kam wieder, ich kam immer wieder, denn ich wusste, weshalb er zornig geworden war, und bat ihn um Verzeihung. Ich begreife ihn nicht. Begreift ihr ihn? Nein, das ist mir zu hoch. Vielleicht ist es so, dass der Rabbi zeigen wollte, welch geringer Wert eine kleine vergoldete Uhr hat, wenn es um die heiligen Bücher der Juden geht. Es mag sein, dass nur ein Jude das Wesentliche dieses Vorfalls erkennt. Ich sage das ohne Überheblichkeit. Es mag sein. Der Rabbi sah einzig die Wahrheit. Wegen der Uhr war ich gekommen, aber ich saß nun vor dem Gesetz. Ich hatte wieder eine goldene Uhr, die wohl nicht die meines Vaters war, und doch war sie die Uhr unseres Vaters. Sie war die Uhr des Rabbi. Er liebte sie gewiss. Auch ein Jude liebt ja die Dinge. In dieser Stunde musste er sich von der Uhr trennen. Sonst hätte er gelogen. Sonst hätte er mich belogen. Wer Gott weiß, lügt nicht. Und er war zornig, weil ich in der Lüge ziehe. Mhm. Nun weiß ich, weshalb Sie das berichtet haben. Damals nahm ich mir vor, dem Rabbi nachzueifern, niemals zornig zu werden über menschliche Schwächen, aber zu wüten, wenn jemand mich zum Lügner machen will. Und so habe ich es gehalten. Das Stück ist mir zu edel. Ich kenne ja meinen Kollegen nicht wieder. Der redet doch, als hätte er höchst selbst die Wahrheit erfunden. Nein, er versucht, die Struktur der Wahrheit aufzudecken. Er bleibt Ihr Kollege. Und doch hören wir Janusz Korczak. Sie und wir. Also ich hörte nur den Kollegen. Sie beleidigen mich nicht. Sie sind misstrauisch, weil ich nicht lüge, wie der Rabbi nicht log. Aber Kinder, machen wir doch weiter. Jetzt interessiert es mich. Ich soll also den hohen Offizier darstellen. Gott. Sprechen Sie, Sie hoher Offizier. Ich möchte erst einmal wissen, was für eine Uniform Sie tragen. Tja, ich beneide Sie nicht, Herr Offizier. Sie brauchen Ihren Namen nicht zu sagen und auch nicht Ihren Rang. Ihre Formation will ich nicht wissen und Ihre Uniform, die mögen Sie verschweigen. Denn es könnte jemand auf den Gedanken kommen, nach Ihnen zu forschen. Es ist ja möglich, dass Sie noch leben, dass Sie heil aus dem Krieg zurückgekehrt sind, dass Sie Frau und Kinder wiederfanden und sich eine neue Existenz aufbauten. Bitte, das ist ja durchaus möglich. Denn vermutlich sind Sie tüchtig. Ja, drücken Sie ruhig Ihr Kreuz noch ein wenig mehr durch. Nehmen Sie auch Ihre Schultern noch ein wenig mehr zurück. Sie werden alles in Ihrer Stimme haben, was Sie brauchen, um der hohe Offizier zu sein. Was wollen Sie von mir? Ich tat meine Pflicht. Und wir hatten geschworen, dass unsere Ehre Treue heißen sollte. Nachträglich sieht immer alles ganz anders aus. Man muss nicht lügen. Das ist es. Kann man denn siegen, ohne zu lügen? Ja, sagen Sie es ruhig. Ohne zu lügen. Man kann nicht einmal ohne die Lüge leben. Es hat einen solchen Mann gegeben. Er hieß Janusz Korczak. Nur zum Schluss, ganz zum Schluss, ja, da hat er gelogen. Aber immerhin, er hat gelogen. Ja, darum ist die Geschichte, die wir hier darstellen, nicht einfach ein Theaterstück. Ich will nicht zum Teufel gemacht werden. Ihr wollt jetzt mit der Szene anfangen, die mich im Zwang des Befehls zeigt. Ich protestiere. Auch ich bin ein Mensch. Ich habe meine Frau, die ich liebe. Ja, und die Kinder und den Hund Waldi und überhaupt die Heimat. Naja, gut. Wir wollen gerecht sein. Wir zeigen Sie jetzt im Urlaub, als Mensch, wie Sie sagen, als Familienvater. Liebe Kollegin, würden Sie wohl die Gattin des Offiziers darstellen? Ja, ich dachte, ich soll die Kinderschwester spielen. Schwester Ruth, die Oberin des Kinderheims in der Kochmalnerstraße. Ja, ja, gewiss, aber ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und darum seien Sie doch bitte erst einmal die Gattin des Offiziers. Gut. Also, Sie hatten doch einen kleinen Sohn. Ja. Und eine Tochter, die kleine Erika, die im Krieg geboren wurde. Und Waldi, den Hund. Und als Sie in Ihrer Eigenschaft als Offizier einen hohen Orden erhielten, bekam Waldi ein Halsband aus feiner Wurst. In Warschau war damals die Wurst sehr knapp. Auch in der Kochmalnerstraße war sie knapp. Und im Ghetto gab es nur solche aus Katzen- und Hundefleisch. Ich will das nicht hören. Nein, nein, das mögen Sie nicht hören. Sie mögen sich nicht gern erinnern. Also jetzt haben Sie Urlaub und Sie wollen Mann und Vater sein. Was kümmern Sie die Polen und was erst die Juden? Keine Sentimentalitäten den minderwertigen Rassen gegenüber. Es ist Krieg. Es geht um die Zukunft des deutschen Volkes, um unser germanisches tausendjähriges Reich. Geschwätz! Diese Theorien sind nicht von mir entwickelt. Nein, nein, aber sie wurden von Ihnen toleriert. Sie können sagen, was Sie wollen. Es ist etwas geleistet worden in den vergangenen Jahren. Ja. Es ist sogar sehr viel geleistet worden. Sehen Sie? Nun sagen Sie es selbst. Wie sah es denn vor der Machtergreifung aus, hä? Erinnern Sie sich nur an die langen Arbeitslosenschlangen in den Städten, an den Hunger, an all das Elend, an all diese unverantwortlichen und entsetzlichen Folgen des Versailler Diktates. Davon spricht heute niemand mehr. Ich bin in dieser Zeit aufgewachsen und niemand konnte mir sagen, was ich einmal werden sollte. Mein Vater war ein Kleinbürger, wissen Sie, ein wenig aus der Bahn geschleudert. Die Zeiten hatten ihm arg mitgespielt. Ich weiß, was Hunger ist. Nicht der laute, knurrende Hunger, aber der leise, schleichende. Der Nierenfetthunger, möchte ich sagen. Den Hunger, den man als Kleinbürger verbirgt und nicht wahrhaben will. Ich habe mich geschämt. Auch als Schüler. Denn in meiner Klasse waren so reiche Jungen und ich musste immer die abgelegten und geflickten Hemden meines Vaters tragen. Das macht unser einen allmählich weich, das Schämen. Mein Vater war kein Nazi, aber ich, du liebe Güte, welche Chance hatte ich schon? Ich bin zu ihnen gegangen, mein Freund war dabei. Vielleicht auch wegen der schönen Uniform. Ich war plötzlich etwas. Ich konnte befehlen und hatte eine Aufgabe. Und ich sah ein, dass man sich wehren muss, um nicht mehr arm zu sein. Wehren gegen die anderen. Und die anderen, das waren die Kapitalisten und die Roten. So trat ich ein. Ich habe es weit gebracht. Das Leben wurde schön. Ich hatte keine Sorgen mehr. Alles war wunderbar geordnet. Ich hatte mich um nichts mehr zu kümmern als um meinen Dienst und um meine Familie. Den Kameraden ging es wie mir, es ging uns gut. Und die Juden? Haben Sie nie an die Juden gedacht? Was soll die Frage jetzt in diesem Zusammenhang? Ich berichte mein eigenes Leben. Ja, aber Sie haben doch später mit den Juden zu tun bekommen. Denken Sie an die Zeit vor 33. Haben sich die Juden vielleicht richtig benommen? Überall waren sie. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt um den November 1938. Eben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Warum sind Sie nicht vorher abgehauen? Warum haben Sie so lange gezögert? Immerhin war es zu einem Mord an einem deutschen Diplomaten in Paris gekommen. Lässt sich damit legitimieren, was dann geschah? Sie vergessen meine Familie und meinen Dienst. So selbstlos ist niemand, dass er zuerst an andere denkt. Als es uns dreckig ging, hat ja auch niemand an uns gedacht. Sie vergessen das Elend, in dem ich aufwuchs. Elend, das man allein tragen muss, macht hart. Kann es nicht aber auch zum Verstehen führen? Predigen Sie nur, das Leben ist doch anders. Das Christentum hätte Zeit genug gehabt, die Menschen zu ändern. Aber die Kirche, die hat sich ja gar nicht um uns gekümmert. Niemand hat sich um uns gekümmert. Und so haben wir es selbst getan. Die Nazis, die haben es uns gezeigt, wie man sich selbst hilft. Wer hat, der kann gut Moral predigen. Aber wir wollten erst einmal haben. Das Schreien der Gegner war uns nur Bestätigung. Das Schreien der Gegner? Geschrien haben doch immer nur die Nazis. Wir wollen doch von Fakten sprechen. Beschimpft euch doch nicht. Es geht hier um eine Geschichte und nicht um Komplexe. Machen wir weiter. Ja, ich habe es sowieso satt, mich verhören zu lassen. Ich habe Urlaub. Urlaub von allem. Ich fahre in die Heimat. Sind Sie eigentlich stolz? Auf das, was in diesem Krieg geleistet wurde, können wir stolz sein. Nein, sind Sie auf sich stolz? Das ist doch eine alberne Frage. Ich meine, weil Sie nicht von der Front, sondern aus Warschau kommen. Ich bin dort, wohin mich mein Befehl ruft. Und nun weg mit jedem Dienst. Heimat, Familie, Urlaub. Ach, die lange Bahnfahrt macht einen noch ganz ramdösig. Tja, und dabei haben Sie einen ordentlichen Urlauberzug benutzen können. Die Juden wurden in Viehwagen nach Osten transportiert. Bitte? Also weg mit jedem lästigen Gedanken. Hier ist mein Haus, mein Heim, das ich verteidige. Jürgen! Jürgen! Da habe ich euch endlich wieder. Nun bin ich glücklich. Ach, ich habe mich so gesehnt. Es wird immer schwerer in der Heimat. Wenn wir siegen, ist alles vergessen. Wenn? Du hast es doch weit besser als die anderen Frauen. Wo ich bin, wird wenigstens nicht geschossen. Ganz bestimmt nicht. Sei nur ganz beruhigt. Wenn geschossen wird, dann nur von einer Seite. Und das ist nicht die andere. Wie groß der Jürgen geworden ist. Nun pass mal auf, was ich dir mitgebracht habe. Au, Backe, Schokolade und richtige Rambonbons. Das ist ja herrlich, Papi. So etwas gibt es hier gar nicht. Ja, da ist ja auch der Waldi. Ja, ist ja schon gut. Du bist ein feines Hundchen. Wie der sich freut. Ist das nicht rührend, wie anhänglich so ein Tier ist? Ja, Waldi, beruhige dich doch nur. Du bekommst doch wieder eine Wurst, obwohl ich diesmal keinen Orden mitbringe. Mir ist es viel lieber, du kehrst lebend zurück. Auch wenn du keinen Orden mitbringst. Bitte sag das nicht laut. Ich sag's ja auch nur dir. Dass mir nur der Junge so etwas von dir nicht hört. Das soll einmal ein ordentlicher Pimp werden. Wehe, wenn er mich lächerlich macht. Das würde ich nicht ertragen. Es ist furchtbar, lächerlich zu sein. Aber komm, wir wollen schnell zu Erika gehen. Sie liegt noch in ihrem Bettchen. Ich hab sie schlafen lassen. Komm, ganz leise. Da. Ein süßes Kind. Man könnte weich werden. Werde doch weich. Bedenke meine Stellung und die Größe der Zeit. Sag mal, lügen wir nicht alle ein wenig? Ich meine nicht nur uns, sondern alle. Die Goldfasanen und die Lautsprecher und die Zeitungen. Diese Anzeigen mit der stolzen Trauer und so. Tja, und wir? Wir? Was ist dir plötzlich? Du fragst zu viel. Sei dankbar, dass du nicht in der Rüstung bist. Dass wir eine anständige und bevorzugte Sippe sind. Schau, Mutti, das hat Papi mir mitgebracht. Schokolade, die haben die anderen Kinder nicht. Ja, aber nun rate mal, Jürgen, was ich für Mutti mitgebracht habe. Also, ich bitte darum, diese Szene nicht weiter auszuspielen. Denn ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir Janusz Korczak beteiligen. Papi, warum gehst du fort? Papi! Diese Szene ist beendet, Jürgen. Vorläufig haben wir dich dabei nicht mehr nötig, aber du brauchst hier nicht zu warten. Wir rufen dich schon, falls wir dich wieder brauchen. Ich will ja noch einen ganz großen Turm bauen. Ja, wenn du einen ganz großen Turm bauen willst, dann darfst du natürlich bleiben. Komm, setz dich da hinten in die Ecke und spiel. Ja, aber damit verändern Sie doch unser Konzept. Ja, mit Absicht. Ja, Sie vergessen, dass ich die Funktion des Sprechers habe. Lassen Sie mich das Spiel weiterleiten, bitte. Na ja, gut. Aber dann bin ich ja wohl überflüssig. Oh nein, nein, Sie müssen bleiben. Wir brauchen Sie dringend. Sie sind das, was wir jeweils benötigen. Vielleicht ein Stück Himmel, vielleicht ein Stuhl, vielleicht ein Bild, ich weiß es noch nicht. Vielleicht ein Werkzeug, vielleicht die Todeskammer, vielleicht der Tod. Warten Sie es ab. Ich werfe Ihnen schon ein Stichwort zu, aber Sie müssen am besten von allen Beteiligten aufpassen. Na gut, ich will es versuchen. Sehen Sie, nun sind wir diesen lästigen Sprecher los und haben einen Mitspieler gewonnen. Ich habe Angst. Janusz Korczak. Ich habe Angst. Janusz Korczak, ich rufe Sie. Wir schreiben das Jahr 1942. 1942. Das Jahr soll sprechen. Die deutschen Heere stehen weit im Inneren Russlands. Sie siegen noch, aber sie siegen nicht mehr so sieghaft. Die Heimat beginnt die ganze Härte des Krieges zu spüren. Die gefallenen Anzeigen in den Zeitungen werden kleiner und häufiger. Die Rationen verknappen sich, Bombenangriffe, Verluste der Zivilbevölkerung. Die Endlösung der Judenfrage ist beschlossen. Danke. Ja, jetzt brauchen wir die Kinder. Ach, komm, mein Junge. Du bist jetzt nicht mehr Jürgen, dessen Papi auf Urlaub gekommen ist, sondern jetzt bist du der kleine David. Darf ich zu Ihnen kommen, Pan Korczak? Ich bin krank und habe Hunger und keine Eltern. Du musst zu mir kommen. Wer soll denn sonst für dich sorgen, kleiner David? Ich habe schon 65 Kinder. Du bist nun der 66. Du bist lieb, Pan Korczak. Ich kann dich gut leiden. Mein kleiner David. Wir sind in Warschau. Die Stadt soll sprechen. Einst war ich eine große und auch eine stolze Stadt. Man nannte mich das Paris des Ostens. Dabei liege ich in Europa, in der Mitte. Aber Sie predigen ja. Übrigens, Warschau können wir uns auch schenken. Das Ghetto soll jetzt sprechen. Mich beginnt zu frieren. Genug. Und jetzt die Krochmalner Straße? Ich bin eine arme Straße. Eine Straße des Hungers, wie alle Straßen hier. Nur, dass ich ein wenig breiter bin, dass die Häuser noch überfüllter sind, dass es noch weniger Vögel gibt. Das genügt. Und jetzt das Waisenhaus. Ein großes, armes Haus. Längst hat nicht mehr jedes Kind sein eigenes Bett. Längst teilen sich nicht mehr nur zwei Kinder in ein Bett. Auch das bringt mich immer wieder zur Verzweiflung. Und wenn keiner mich sieht, dann könnte ich weinen. Es kommt zwar nicht vor, dass mich keiner sieht. Im Schlaf sieht mich Gott. Er schenkt mir neue Kraft. Wie könnte ich sonst für die Kinder leben? Wir haben auch keine Medikamente mehr. Ich muss um Arzneimittel betteln. Herr Doktor, wir haben kein Brot mehr. Schwester Ruth. Wir haben keine Milch mehr. Schwester Ruth. Dann will ich wieder betteln gehen. Betteln bei denen, die nichts haben. Kein Jude in Warschau ist satt. Nicht ein einziger. Aber es lohnt nicht, bei denen zu betteln, die jetzt satt sind in Warschau. Ich hab so Bauchweh. Kleiner David, du musst tapfer sein. Aber ich hab so Bauchweh. Wo denn, David? Hier rechts, an der Hüfte. Ob es der Blinddarm ist? Oder ob der kleine David einen Bruch hat? Lass mich mal fühlen. Ich werde es finden, kleiner David. Ich werde es finden und helfen. Glauben Sie, wir müssen operieren? Danke, Schwester Wood. Ich lasse Sie später rufen. Ja, und nun? Wie geht's weiter? Was spreche ich jetzt? Ja, Sie sprechen jetzt die Juden, bei denen Janusz Korczak bettelt. Janusz Korczak klopft an. Er klopft jetzt, zu dieser Stunde, da kein Jude in Warschau... Ich bin es, Schule. Ich, der Janusz Korczak. Und ich bin es wieder nicht. Die Kinder sind es. Sie, Schulen, Sie, die Kinder, 65 waren es bis heute und nun sind es 66, denn der kleine David ist hinzugekommen und morgen muss er vielleicht operiert werden. 66 Kinder. Und auch Schwester Ruth muss etwas zu essen haben. Schwester Ruth und die anderen Schwestern. Und, ja... Halt, halt so nicht weiterspielen. Wir müssen die Bettelszene einfach streichen. Ja, aber ich muss es doch versuchen. Tja. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, die Szene mit dem Hund Waldi während des Urlaubs zu spielen. Wir haben sie vorweggenommen. Vielleicht könnten wir sie wiederholen. Auf keinen Fall. Ja, nicht die ganze Szene, aber... Ich will nicht! Ja, dann muss Jürgen, das heißt der kleine David, einspringen. Schwester Ruth, was ist ein Hund? Ach du, kleiner David, ein Hund, ja, das ist ein... Du weißt nicht, was ein Hund ist. Doch, in den Bilderbüchern gibt es solche Tiere. Na, siehst du, früher, als alle Menschen satt wurden, da waren sie lebendig, diese braunen und weißen und schwarzen Tiere, die jetzt nur noch in den Bilderbüchern zu sehen sind. Oh, das ist freilich schon lange her. Solange, dass unser David längst nicht mehr weiß, was Hunde sind. Und wie sie bellen und mit den Kindern spielen. So lange ist das schon her. Wenn Pan Korczak zurückkommt und er hat etwas zu essen, bringt er dann auch einen Hund mit? Vielleicht. Aber bis dahin können wir ja spielen und singen. Komm. Eine kleine Mimaus ging in das Rathaus, wollte sich was kaufen. Hatte sich verlaufen, kam die Mutter mit dem Stock, haut ihr was von Unterrock. Ich bin die Nacht über Warschau, eine helldunkle, glitzernde Nacht. Ich bin der Himmel über Warschau und weiß und sehe, was geschieht. Und ich bin die Verlassenheit in den Straßen des Ghetto. Ich sehe einen alten Mann, von dem es heißt, dass er nie gelogen hat. Janusz Korczak sehe ich. Und er hat nichts erhalten. Ein Pfund Rüben vielleicht, alte, halb verschimmelte Rüben. Aber sonst hat er nichts bekommen, viel weniger als sonst. So gut wie gar nichts. Er sieht schon die Augen seiner Kinder und muss doch heimgehen und es ihnen sagen. Er muss heimgehen, ob er nun lügt oder nicht lügt. Pan Korczak soll kommen. Er kommt ja auch gleich und dann bringt er uns etwas zu essen mit. Und nun bin ich ein Bordstein, ein alter, verwitterter Bordstein in der Krochmalner Straße. Die Tritte der Juden haben mich so getreten, wie ich nun bin, die Tritte unzähliger Juden. Nur Kinder haben bislang auf mir gesessen. Kinder, die lachten und ihre Geheimnisse hatten. Und Hunde. Hunde kamen auch. Die Kinder streichelten mich wohl früher. Tja, das kam vor. Und nun ist Pan Korczak bei mir, von dem die Kinder so oft erzählten. Ich höre Pan Korczak sprechen. Du guter Stein, du alter, lieber Stein, ich liebe dich, weil Gott auch in dir ist. Ein wenig bin ich neidisch auf dich, weil du hier ruhen und fromm sein kannst. Begreifst du, wie sehr ich mich danach sehne, einmal ruhen zu können wie du? Zu ruhen und einfach zu sein? Aber die Zeiten sind böse geworden und voller Lügen. Du und ich freilich, wir wollen ehrlich bleiben. Wenigstens wollen wir es uns ganz fest vornehmen, das ehrlich bleiben. Denn es kann sein, dass man auch dir bald deine Ruhe nimmt. Schon mehr als 100 Jahre liege ich hier. Die Tritte von Generationen gingen über mich hinweg. Bin ich zu alt geworden? Oh nein, du bist nicht zu alt geworden. Doch es waren jüdische Schritte, die über dich hinweggingen. Und nun zwingt man dich vielleicht, unser Schicksal zu teilen? Welches Schicksal, Pan Kortschak? Verfolgt, geschändet und wohl auch vernichtet zu werden. Und warum, Pan Kortschak? Vielleicht ist es, weil Gott dem Samen Abrahams die Fülle seines Segens versprochen hat? Vielleicht. Aber nun muss ich gehen, lieber Stern. Einen sehr schweren Gang muss ich tun. Es wäre für mich leichter, zum Tode zu gehen, als ohne Brot zu meinen Kindern zu kommen. Hörst du sie singen? Ach, es ist der Wind, wirst du sagen. Es ist doch der Wind. Aber es ist der Wind doch nicht. Es ist ein Grabgesang. Und vielleicht ist es ein Weinen. Ich muss kämpfen für sie. Und geben. Geben an Gott. Abraham bot den eigenen Sohn, als dieser gefordert wurde. Er wollte den Sohn opfern, den er sehr lieb hatte. Er opferte in die Vergeblichkeit hinein und ward gesegnet. Gott, was forderst du von uns? Was sollen wir dir geben? Fordere uns ganz. Du aber, du lieber Stein, leb wohl. Und nun bin ich der andere Tag. Frühnebel liegt noch über Warschau. Im Waisenhaus in der Krochmalner Straße weinen die Kinder vor Hunger. Janusz Korczak hat so gut wie nicht geschlafen. Seine Augen sind fiebrig, groß und sehr traurig. Ein Militärwagen fährt vor. Es klingelt kurz. Dr. Korczak? Ja, ich bin es. Ich habe Ihnen den Befehl zu überbringen, dass dieses Waisenhaus aufgelöst wird. Aufgelöst? Ich sagte es bereits. Die weltweiten Fronten des großdeutschen Freiheitskampfes bedingen gewisse Rationalisierungen innerhalb der besetzten Gebiete. Das deutsche Volk bringt Opfer um Opfer. Aber eigentlich bin ich nicht gekommen, um Ihnen Begründungen abzugeben. Aufgelöst? Das heißt doch verlegt, nicht wahr? In ländliche Bezirke wahrscheinlich. Herr Offizier, wir haben keine Vorräte mehr. Ich teilte es schon durch die Ghettoleitung mit. Meine jüdischen Glaubensbrüder hier im Ghetto hungern selbst. Sie können einfach nicht mehr. Soll das eine Beschwerde, eine Kritik oder gar eine Anklage sein? Es ist eine Feststellung. Machen wir es kurz. Ihr Waisenhaus wird verlegt. Aber nicht wie Sie meinen. Es wird in ein Lager verlegt. Verstehen Sie? In ein Lager. In ein Lager? Was soll das bedeuten? Dr. Korczak, Sie wissen, dass seit einiger Zeit Transporte mit Juden hier im Ghetto zusammengestellt werden. Ich weiß, man sagt, sie sollen umgesiedelt werden. Man sagt so, gewiss. Wir wollen doch jedes Geseires vermeiden, so sagt man doch bei euch. Man hat das ziemlich nüchtern der Ghetto-Leitung mitgeteilt. Deutsche Dienststellen haben das mitgeteilt. Dr. Korczak, Sie sind ein sehr kluger Mann. Sie wissen doch, was mit diesen Transporten geschieht. Sie sind doch Arzt. Ich weiß, was die deutschen Dienststellen der Ghetto-Leitung mitgeteilt haben. Und ich weiß, dass es sich nicht ziemt, zu lügen. Ich bin erzogen worden, nicht zu lügen. Ein Rabbiner hat es mich, und es geschah für mich unter Schmerzen, gelehrt. Werden Sie gefälligst nicht unverschämt. Wir können noch andere Seiten aufziehen. Herr Offizier, meine Kinder hungern. Und wir brauchen dringend. Dringend Verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe Sie. Und Sie werden mich bald verstehen. Ihre Kinder sollen nicht länger hungern. Ich danke Ihnen. Ich muss für Sie beten. Verschonen Sie mich mit Ihren Gebeten. Spricht man denn nicht im Ghetto über das, was mit den Transporten geschieht? Ich meine, spricht die Ghetto-Leitung nicht darüber? Man spricht mancherlei und wartet auf die ersten Nachrichten der Deportierten. Auf was für Nachrichten? Man wartet, dass die Deportierten schreiben, wie es ihnen geht. Da können Sie lange warten. Wie? Mein Onkel ist unter den Deportierten und mein Freund, der Salomo. Ja, und die Rebecca und der Moritz und der Eli und die Judith. Also die ganze Mischpoche brauchst du mir nicht aufzuzählen. Denen geht's gut. Sehr gut geht es denen. Und den Kindern wird es auch bald gut gehen. Verstehst du? Warum duzen Sie mich? Aha, Sie werden vernünftig. Hören Sie also gut zu. Ihnen bringe ich die Garantie, dass Sie lebend dabei wegkommen, denn Ärzte werden dringend benötigt. Ich bringe Ihnen also gewissermaßen Ihre persönliche Rettung, ist das nicht? Wollen Sie mir bitte einmal klar sagen, wovon Sie eigentlich sprechen? Von Ihrer Rettung, Sie Dummkopf. Ich meine, wir sprechen von den Kindern und dass sie nicht länger hungern sollen. Also Schluss mit den Diskussionen. Meinen Sie etwa, ich hätte keine Nerven? Ich überbringe Befehle, an denen ich selbst unschuldig bin. Hören Sie genau zu. Noch heute erhalten Sie eine Ladung mit Milch und Brot. Ich danke Ihnen. Sie sollen zuhören, habe ich gesagt. Sie lassen Milch und Brot austeilen. Dabei ordnen Sie an, dass die Kinder ihre Habseligkeiten zusammenpacken. Jedes Kind muss von den Sachen, die es nicht am Leibe trägt, ein Päckchen machen. Die Schwestern sollen den Kindern dabei helfen. Aber, Herr Offizier... Unterbrechen Sie doch nicht immer wieder. Sie sagen den Kindern, wir müssen eine große Reise tun in eine andere Gegend, in der kein Krieg ist. Wir fahren mit zwei großen Omnibussen. Die Sachen legen wir fein säuberlich auf die Treppe. Und so weiter. Die Sachen werden uns später nachgebracht. Und so weiter. Haben Sie nun verstanden? Oh Gott. Den lieben Gott lassen Sie nur getrost aus dem Spiel. Der schaut sowieso nicht zu. Gott ist überall. Sie können mir keinen Ort nennen, wo er nicht ist. Bald schon werden Sie einen solchen Ort kennenlernen. Wovon sprechen Sie? Von einem Ferienlager für längeren Kuraufenthalt. Von einem Lager, aus dem man nicht zurückkehrt. Und Sie, Dr. Kortschak, bringen die Kinder dorthin. Damit sie nicht schreien, damit sie sich unwissend geschehen lassen. Es geschieht ganz schmerzlos. Sie können den Kindern jede Angst ersparen und sie selbst werden gerettet. Oh, meine armen, armen Kinder. Sind Sie kinderlos, Herr Offizier? Ich? Wieso? Es handelt sich hier um Ihre Kinder. Wir wissen, dass Sie eine große Autorität besitzen. Herr Dr. Kortschak, Ihnen werden die Kinder glauben. Ich soll lügen? Ein Glück, dass Sie Vernunft annehmen. Übrigens, was heißt Lügen? Und so weiter. Und so weiter. Nicht einmal die Steine sind mir zur Tröstung geblieben. Du lieber guter Bordstein der Kochmalner Straße, wie reich war ich noch, als ich dir begegnen durfte und deine Stimme hörte. Jakob hatte einen Stein, darauf er sein Haupt betten konnte. Und als er schlief, öffnete sich der Himmel und die Geschöpfe des Himmels stiegen zu ihm herab. Lass dich umarmen. Guter, brüderlicher Stein. Ich will meine Lippen auf dich pressen und dich mit meinen Tränen netzen. Denn wir Juden wissen das Geheimnis der Steine. Ich will in den Himmel blicken, wie es Jakob tat, und fragen. Aber selbst die Tröstung der Steine versagt man uns. Ich werde nicht mehr ruhen dürfen in dieser Welt. Nie mehr. Ich werde mich vor dir verbergen müssen, Gott. Denn was nun geschieht mit meinen Kindern, das ist bösester Frevel. Man höhnt und lästert dich. Gott, sieh nicht mehr hin auf dieses Waisenhaus. Ich musste die Kinder bringen, ich weiß es, aber sieh nicht mehr auf uns hier. Lass mich sühnen und rechne es denen, die uns dies antun, nicht zum Verderben zu. Sie sind irr und verblendet und wissen dich nicht. Wir aber wissen dich, Gott, auch dann, wenn dein Blick nicht mehr auf uns ruht, weil wir das Böse vor dir verbergen wollen. Hier fehlt abermals eine Szene, die wir schon gespielt haben. Drei Sätze würden schon genügen. Also Sie haben das Spiel unterbrochen, gerade an einer Stelle, da ich atemlos zuhörte. Atemlos? Vielleicht empfanden Sie sogar einen Nervenkitzel. Nein. Das kann nicht die Aufgabe dieses Spieles sein. In diesem Augenblick wäre es besser nachzudenken und zu schweigen. Schweigen. Stille. Sie sagen, Sie wollen keinen Nervenkitzel. Aber auf Spannung verstehen Sie sich nicht schlecht. Schweigen als Vorbereitung für die nächste Szene, in der Janusz Korczak wiederum ein Fragender ist. Jeder von uns hier im Raume weiß doch, was für Janusz Korczak das frühe Gespräch mit dem Rabbi bedeutete. Wie es ihn formte für sein Leben. Niemand aber fragt, was ich für Antworten erhielt damals, bevor die Geschichte begann und alles so kam. Sie wollen sich verteidigen? Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit meiner Mutter führte. Ich war damals 15 Jahre alt. Sie meinen, man hat die Gefühlvollen in Deutschland immer für sich, wenn man von der eigenen Mutter spricht. Ich meine, wir sollten ihn nicht schon wieder dazu bringen, dass er sich schämt. Wir wollen ihn berichten lassen und zuhören. Unbegreiflich, dass gerade Sie das sagen. Können Sie diese Szene alleine spielen? Nein. Ich brauche jemanden, der zuhört. Sie sind die einzige Frau in unserem Spiel. Bitte setzen Sie sich hierher. Lassen Sie mich für einige Augenblicke Mutter sagen. Gut. Und nun berichten Sie. 1933. Ich bin vor 2 Jahren konfirmiert worden. Ich habe nichts dabei verspürt. Obwohl der Pastor ein berühmter Prediger und Redner war. Er sprach oft im Rundfunk und man sagte, für einen Rundfunkvortrag über die Bergpredigt erhielt er 250 Mark. Das hat natürlich nichts mit der Szene zu tun, die ich jetzt spielen will. Obwohl Christus kein Geld für seine Predigten nahm. Vielleicht habe ich auch wegen dieser 250 Mark nichts gespürt. Vielleicht. Zudem war es die Zeit, in der alles gleichgeschaltet wurde. Die Jugendverbände wurden gleichgeschaltet, die Lehrerverbände wurden gleichgeschaltet. Bei denen ging das vielleicht noch am leichtesten. Die alten Griechen waren auf einmal die Vorläufer des Dritten Reiches. Selbst Homer. Vielleicht sitzt da unten im Publikum einer der Lehrer aus jener Zeit. Ja, genau Sie, meine ich. Haben Sie das wieder vergessen, was Sie uns damals beibrachten? Wie? Meine Herren Studienräte, erinnern Sie sich, wie wir Aufsätze schreiben mussten über den herausgeklaubten Satz, nicht bringt Segen die Herrschaft vieler? Oh ja, ich kann es Ihnen noch in einwandfreiem Griechisch vortragen. Man hat Sie dafür in Ehren pensioniert. Und wir sollen schuld sein, dass alles schief ging. Aber nicht wegen des Schiefgehens lassen wir Sie hier berichten. Den Keim der Lüge suchen wir gemeinsam. Den Keim der Lüge? Was soll denn diese verbohrte Frage nach der Lüge? Ist dies denn ein Stück über die Lüge? Über die Lüge in unserer Zeit. Quatsch! Ich sagte bereits, wir wollen von Fakten reden. Zu Beginn unseres Spieles sagte ich es, als ich mein Leben berichtete. Ich habe mit diesem Bericht zu spät angefangen. Ich muss mit einem Erlebnis beginnen, das ich mit 15 Jahren hatte in einem Hitlerjugendlager. Ich gehörte zur Gefolgschaft 3. Es war ein richtiges Lager mit Dienst und Wachen. 4 Mann aus unserer Gefolgschaft legten es darauf an, nachts unbemerkt das Lager zu verlassen, um auf einer nahen Wiese Äpfel zu stehlen. Äpfel, wie sie vielleicht jeder Junge einmal stiehlt. Organisieren, sagte man später dafür. Nun, es kam heraus und unser Lagerführer bestritt es entschieden. Der Bauer bestand darauf vor der versammelten Mannschaft, dass es Jungen aus dem Lager gewesen seien. Da begann der Lagerführer auf den Bauern zu schimpfen und da trat ich vor und sagte, dass wir es gewesen sind. Ich war damals 15 Jahre alt und im Jahr zuvor war ich konfirmiert worden. Ich sagte, dass wir es gewesen sind. Ja, und? Endlich. Endlich fragen Sie einmal nach meiner Jugend. Der Lagerführer wurde blass und als man den Bauern fortgeschickt hatte, musste ich zu ihm kommen. Er fragte mich, warum ich das gesagt hätte und ich antwortete, weil es die Wahrheit ist. Wissen Sie, wie sich der Lagerführer verhielt? Er lachte. Er lachte, weil er mich nicht begriff. Er lachte mich aus. Er schüttelte den Kopf und wiederholte, wenn er das Lachen unterbrach, weil es die Wahrheit ist. Und dann wurde ich bestraft. Mein Gefolgschaftsführer erklärte mir die Strafe. Ich hatte gegen den Gemeinschaftsgeist des Lagers verstoßen. Und ich hatte auch gegen den Gemeinschaftsgeist der Gefolgschaft verstoßen. Mutter, ich bin bestraft worden, weil ich gesagt habe, dass wir es gewesen sind. Mutter, hörst du? Ich kenne mich nicht aus unter den neumodischen Dingen. Ich habe es im Leben immer gehalten, tue Recht und scheue niemand. Und mein Konfirmationsspruch hieß... Ja, den kenne ich ja, deinen und auch meinen. Aber es stimmt doch, dass wir die Äpfel gestohlen haben. Ich stehe ja auf deiner Seite. Tue Recht und scheue niemand. Du stehst auf meiner Seite? Weil ich die Wahrheit sagte? Weil du mein Sohn bist. Ich danke Ihnen. Wir brauchen diese Szene nicht weiterzuspielen. Nein, es ist nicht nötig. Eine Mutter ist für ihren Sohn da. Ein Mann für die Familie, ein Junge für seinen Jugendbund, nicht wahr? Ist es nicht konsequent zu sagen, ein Deutscher ist für Deutschland da? Was ist denn gegen eine solche Konsequenz einzuwenden? Ein Jude ist für den anderen Juden da, wer bestreitet das? Tue Recht und scheue niemand, sagte mir meine Mutter. Ich tue Recht für meine Sippe. Für die soldatische Gemeinschaft, der ich angehöre. Für mein Vaterland. Ich tue Recht, meine Herren, und fürchte niemand. Die Kapitalisten nicht, die Roten nicht, die Juden nicht. So, das wär's. Tja, das wär's. Bitte? Ach so, ich meine, jetzt mag das Spiel weitergehen. Mir ist leichter geworden. Ich glaube an Ordnung und Autorität. Das deutsche Mütterchen hat euch wohl aus dem Konzept gebracht, wie? Wir können nicht entweichen. Nein, das können Sie nicht. Mich freilich interessiert es nicht, was Sie hier noch reden wollen. Reden Sie, Geschwätz. Ich mag doch handeln. Janusz Korczak hat das Waisenhaus in der Krochmalner Straße verlassen. Er geht zu einem Zadik, welcher als der Frömmste im Warschauer Ghetto gilt, und fragt ihn, den Gerechten, der mit Jahwe Zwiesprache hält. Gib, ewiger mein Gott und Gott meiner Väter, dass in keines Menschen Herzen Hass aufsteige gegen uns und gegen keinen Menschen in unserem Herzen Hass aufsteige. Ist das deine Antwort, Zadik? Du sitzest über den heiligen Büchern. Kaum bewegst du dich. Es ist wie damals, als ich wegen der kleinen vergoldeten Uhr zu meinem Rabbi ging und er wurde zornig mit mir. Aber heute sorge ich mich nicht um eine kleine Uhr. Ich sorge mich um 66 Kinder. Du sagst es, Korczak. Weißt du, was mit ihnen geschieht? Weißt du, was in Majdanek mit uns Juden geschieht? Weißt du das? Für unsere Toten müssen wir Totenlichter brennen. So sind wir belehrt worden. Aber niemand hier hat noch Kerzen. Das sagst du so hin. Und morgen holen sie dich. Lies hier im Talmud. Wer einen Menschen tötet, zerstört eine Welt. Nimm deinen Gebetsschal von deinen Schultern und gehe zu den Obersten im Ghetto und sag ihnen, was geschieht. Das Ausland muss wissen, was unseren Kindern angetan wird. Sagtest du nicht, dass man dich freigeben will? Für eine Lüge, eine entsetzliche, ungeheure Lüge. Das musst du wissen. Die Christen kennen Stellvertreter, wir Juden nicht. Du bist selbst ein Rabbi und ein Zadik. Du bist Abraham und Moses. Es ist zu schwer. Vergiss unseren Stolz nicht. Es ist eine Zeit, den Stolz zu verlieren. Es ist eine Zeit, den Stolz zu beweisen. Wir sprechen von dir. Du bist Abraham und Moses. Du. Sind wir denn alle wahnsinnig? Dr. Korczak, Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Janusz Korczak erkannte, dass er eine Sekunde lang geträumt hatte. In dieser Sekunde war er beim Zadik gewesen. In 3 Stunden beginnt die Aktion. Dann komme ich wieder. Vor dem Hause steht ein Posten. Dr. Korczak, ich verlasse mich auf Sie. Was werde ich tun? Ich bin neugierig, was ich tun werde. In welcher Lage befinde ich mich? Ob ich das ganz genau weiß? Es ist wie in einem Traum. Einem furchtbaren Traum. Aber ich träume nicht. Und das ist noch furchtbarer. Schwester Ruth! Dr. Korczak, was wollte dieser Mensch von Ihnen? So? Ein Mensch war das? Manchmal fällt es einem schwer, sich richtig zu erinnern. Das also war ein Mensch. Ein Mensch, den eine Mutter einst geboren hat. Den Dr. Korczak, was ist Ihnen? Oh mein Gott, was ist Ihnen nur? Hätte ich doch nur ein wenig Kaffee für Sie. Kaffee? Ich brauche keinen Kaffee mehr, Schwester Ruth. Sie glauben nicht, über welche Kräfte ich verfüge. Hören Sie genau zu. Unser Waisenhaus wird verlegt. Sie sind entlassen. Das ist doch nicht der Ernst. Alle Schwestern werden entlassen. Heute Abend um 7 Uhr. Der Lohn wird Ihnen noch für 3 oder 4 oder auch für 5 Monate ausbezahlt. Wir werden sehen, wie weit unser Geld reicht. Aber Sie sind entlassen. Sie reden irre. Sie sind entkräftet vor Hunger. Ganz klar und genau spreche ich. Ich gebe Ihnen klare und genaue Anweisungen, mitzuhelfen, dass die Was Kinder... Was wollen Sie denn allein mit den Kindern, Dr. Korczak? 66 Kinder, Herr Doktor. Komm einmal her, du kleiner David. Kommt alle einmal her, meine Kinder. Wollt ihr mit mir gehen, wenn ich nun eine weite Reise beginne? Eine sehr weite Reise? Ich lasse euch nicht allein. Ihr seid ja meine Kinder, die Gott mir anvertraut hat. Immer gehe ich mit euch. Immer. Auch wir gehen mit. Wir Schwestern. Schwester Ruth, wir haben nur noch knapp 3 Stunden Zeit. In 2 Stunden kommen Sie zu mir. Singt, meine Kinder. Singt das schönste Lied zum Lobpreis Gottes, der uns aus der Ägypter Hand befreite, und uns verheißen hat, dass wir eins. Komm, kleiner David, pack deinen Baukasten ein. Nun bin ich die Zeit, die man Janusz Korczak lässt, um die Kinder reisefertig zu machen. Die Frist, die man ihm gegeben hat, sich zu entscheiden. Nicht ganz 3 Stunden sind es noch. Und sie verrinnen Minute um Minute. Gleichgültig verrinnt die Zeit, die Uhrzeit, gleichgültig und genau und exakt. Im immer gleichen Rhythmus verrinnt sie. Was geschieht nicht alles in dieser Zeit auf der Welt? Wie viele Menschen werden geboren? Wie viele Liebesschwüre werden gegeben? Wie viele Meineide werden geleistet? Wie viele Menschen werden getötet? Wie viele sterben? Hier im Waisenhaus in der Krochmalner Straße geschieht nur, dass die Kinder ihre wenigen Habseligkeiten packen und zu kleinen Bündeln schnüren. Es geschieht, dass Milch und Brot geliefert wird und dass sich die Kinder satt essen. Es geschieht, dass Schwester Ruth erfährt, auf welche Weise Janusz Korczak sie erretten will. Sie und die anderen Schwestern. Und die Zeit rinnt Minute um Minute, gleichmütig, diese Uhrzeit. Aber es gibt noch eine andere Zeit, die nicht gleichmütig rinnt wie die Uhrzeit, Minute um Minute. Ich meine die wirkliche Zeit. Janusz Korczak lebt schon in dieser anderen Zeit. Er sieht aus wie ein Prophet. Und in den letzten Minuten, die man ihm gelassen hat zur Vorbereitung auf das Furchtbare, da geht er still in sein armseliges Zimmer. Janusz Korczak setzt sein Käppi auf, nimmt den Gebetsschal, den alten, gedunkelten Gebetsschal, mit dessen Fransen er unzählige Male die Tora-Rollen berührte, wenn man die heiligen Bücher der Juden in der Synagoge zeigte, und kann nun als ein Verhüllter vor seinen Gott treten. Jeder Jude verhüllt sich, wenn er vor seinen Gott tritt, wie Moses es tat, wenn Gott mit ihm sprach. Und Janusz Korczak begann zu singen. Er sang die alten hebräischen Psalmen. Zur gleichen Zeit machte sich der Offizier dienstfertig. Er legte sein Koppelzeug mit dem Revolver an und setzte die Mütze auf. Ihm war nicht ganz wohl, aber er lachte. Und plötzlich pfiff er sogar. Und die Züge seines Gesichts waren hart. Dann trat er in das Zimmer seines Vorgesetzten und salutierte mit der erhobenen rechten Hand des deutschen Großes. Der Vorgesetzte saß an dem Schreibtisch, hinter ihm hing ein Bild des Führers. Zur gleichen Zeit betete und sang Janusz Korczak heftig. Sein Blick war nach Osten gewandt und er trauerte, wie es alle frommen Juden tun. Um den zerstörten Tempel in Jerusalem mit dem Heiligtum Jahwes trauerte er. Bald sind 1900 Jahre seit der Zerstörung des Tempels vergangen. Aber die Juden trauern, als sei es gerade jetzt geschehen. Und es ist möglich, dass sie recht haben. Und dass es wirklich gerade jetzt geschehen ist. Dann stand Janusz Korczak allein vor seinem Gott. Nicht nur sein Herz und sein Geist standen vor Gott, er stand in seiner Ganzheit als Mensch vor seinem Gott. Und sein Körper zitterte und bewegte sich. Und seine Stimme schwoll an, weil er sich nicht lassen konnte vor Ergriffenheit. Er brachte all seine Not und seine Angst vor Gott. Sein Körper bewegte sich immer heftiger unter Gebet und Gesang. Der Offizier aber stand starr und hörte noch einmal den Befehl. Er wiederholte den Befehl. Er sah das Bild hinter seinem Vorgesetzten und dachte nur noch an den Befehl, der sein Gewissen war. Und sonst besaß er keines mehr. Dann hob er die Hand und sagte: Ich bin bereit. Führer befiehl, wir folgen. Und während er dies sagte und sein ganzes Menschsein austauschte gegen den Befehl, hörte er die Kameraden singen: Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Zur gleichen Zeit hielt Janusz Korczak ein mit Beten und Singen. Und er sagte: O mein Gott und du Gott meiner Väter, ich will deine Gebote jetzt und immer halten und nicht schwach werden, denn ich gehöre deinem Volke an. Ich bin bereit und ich bin dir gehorsam. Und während er dies sagte, war es ihm, als könne er die Brüder in der Synagoge singen hören: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Und als Janusz Korczak sein Zimmer verließ, und als der Offizier das Zimmer des Vorgesetzten verließ, da sagte jeder von ihnen nochmals leise vor sich hin: Ich bin bereit. Sie haben sich entschieden, Dr. Korczak. Auf der Treppe finde ich die Bündel der Kinder. Gut. Herr, aber warum wehren Sie ab? Herr Offizier, ich begleite die Kinder. Sie werden nicht weinen und sie werden auch nicht schreien. Ich werde mit Ihnen gehen und ich werde bei Ihnen sein. Bis zuletzt. Bis ganz zuletzt. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Niemanden wird es gelingen, dass diese Kinder ruhig bleiben und nicht schreien und nicht weinen. Niemanden außer mir. Und darum werde ich bei Ihnen bleiben und Sie nicht verlassen. Ich werde mit Ihnen ziehen durch allen Tod. Ich werde daran denken, wie sich das Rote Meer teilte. Es teilte sich für die Kinder Israels und das Rote Meer war zum Wege der Rettung geworden. Ich werde daran denken und ich werde die Kinder nicht verlassen, so wie Moses sein Volk nicht verließ. Ich werde an die Verheißungen des Herrn denken. Bis zuletzt werde ich daran denken. Ich werde lügen und doch nicht lügen. Sie, Herr Offizier, können mich freilich nicht verstehen. Nein, ich verstehe Sie nicht. Sie verzichten auf Ihr Leben. Umso besser. So einfach ist es nicht. Ich biete mich. Wofür? Ich biete mein Leben für das der Schwestern. Das ist gegen meinen Befehl. Wenn ich die Kinder begleite, bis zuletzt begleite, so ist das auch gegen den Befehl. Meinen vier Schwestern habe ich bereits gesagt, dass sie hier bleiben müssen. Hier in Warschau, im Ghetto. Ich bin kein Händler. Ich feilsche nicht. Ein Leben darf ich freigeben. Wählen Sie eine Schwester aus. Ich habe nichts mehr zu sagen. Los, die Schwestern bleiben hier. Los denn! Nur einen Augenblick noch, Herr. Keinen Augenblick mehr, keinen einzigen mehr. Die Päckchen liegen draußen fertig. Die 66 Päckchen der Kinder. Ich sagte bereits, dass ich es gesehen habe. Sie enthalten die Kleidungsstücke und das Spielzeug. Wie befohlen. Mein Päckchen hier ist das 67. Nur das wollte ich noch sagen. Was soll das? Es muss alles seine Ordnung haben, Herr Offizier. Ich habe das gelernt, als ich in der deutschen Armee diente. Sie haben in der deutschen Armee gedient? Ja, das können Sie natürlich nicht wissen. Wahrscheinlich wurden Sie damals erst geboren. Es war im Ersten Weltkrieg. Ich war Sanitätsoffizier auf deutscher Seite, weil ich vorher im westlichen Polen... Es gibt kein westliches Polen und kein östliches Polen. Es gibt überhaupt kein Polen mehr. Diese Provinzen sind Bestandteile des Reiches. Unseres Reiches. Als Generalgouvernement. Und das ist die Wirklichkeit. Die 66 Päckchen meiner Kinder enthalten das Spielzeug und die Kleidung. Mein Päckchen enthält meine Kleidung und meine Auszeichnungen. Es muss alles seine Ordnung haben. Das Eiserne Kreuz? Ja, das befindet sich auch unter den Auszeichnungen. Das ist nicht möglich. Sie haben es sich ergaunert. Herr Offizier, es ist natürlich leichter für Sie, an eine Gaunerei zu denken. Es ist überhaupt immer leichter, andere Menschen für schlecht zu halten. Dr. Kortschak, Befehl ist Befehl und Gehorsam ist Gehorsam. Und was ist die Wirklichkeit? Mein Befehl. Und der wird jetzt unverzüglich durchgeführt. Ich wollte ja auch nur darauf hingewiesen haben, dass meine Auszeichnungen hier zurückbleiben. Ich habe sie eigentlich nie getragen. Und wenn, dann nicht mit sonderlichem Stolz. Beleidigen Sie gefälligst nicht das Eiserne Kreuz. Ich? Ich habe einfach keine Zeit mehr zu verlieren. Ich erwarte Sie vor dem Heim, Sie und die Kinder. Und während der Offizier scheinbar forsch hinausging, spürte er die Röte in seinem Gesicht, senkte den Kopf und dachte, da ist sie wieder, diese Scham. Genau wie damals, als ich immer Hemden tragen musste, die nicht passten, weil sie aus den abgelegten Hemden meines Vaters geschneidert waren. Dieser Saujude. Dieser dreimal verfluchte Saujude. Dr. Kortschak blieb unbeweglich stehen, bis der Offizier das Haus verlassen hatte. Dann rief er Schwester Ruth. Schwester Ruth? Haben Sie Ihre Sachen gepackt? Ja. Auf Wiedersehen, Schwester. Ja, ich gehe, Dr. Kortschak. Ich habe lange gesessen und überlegt. Ich wollte mit Ihnen gehen. Ich wollte bei Ihnen bleiben und mich Ihrer würdig erweisen. Aber jetzt gehe ich. Ich kann sie nicht ansehen, ich kann nicht. Aber ich muss leben. Ich kann leben. Ich will leben. Dr. Kortschak ging zu seinen Kindern, lächelte sie an, knöpfte hier einen Mantel zu, rückte dort einen Schal zurecht, streichelte sanft über die Köpfe, und als er den Kindern das Zeichen gab, aufzubrechen, da sagte der Offizier, dass niemand es hören konnte: Du Prophet und du Narr, du Narr und du Prophet, was gilt schon ein Versprechen, das wir dir geben? Dann werden die Schwestern eben mit dem nächsten Transport nachgeliefert. Oder ob ich sie laufen lasse? Einfach durch eine Hintertür laufen lasse? Früher oder später ereilt sie ihr Schicksal doch. Ich bin es dann freilich nicht gewesen. Ich bin es überhaupt nicht gewesen. Der Himmel ist Zeuge. Ich bin es nicht gewesen. Janusz Korczak aber sagte zu den Kindern: Wir wollen durch das Rote Meer ziehen. Durch das Rote Meer, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. In das gelobte Land. Und als die Kinder das hörten, begannen sie zu singen und stiegen auf die Lastwagen. Denn sie waren heute satt geworden. Und sie fuhren bis in das Lager Majdanek, bis vor das Tor der Brauseanlage. Da stiegen sie von den Lastkraftwagen. Niemand hat gesehen, dass Janusz Korczak weinte. Er hieß seine Kinder sich ausziehen und zog sich selber aus. Und er brauchte sich nicht zu schämen deshalb. Es waren 66 Kinder, Knaben und Mädchen, jüdische Waisenkinder. Sie waren 16 Jahre alt, 15, 14, 13, 12 und 11 und 10 Jahre alt. 9, 8, 7, 6, 5 und 4 Jahre alt. 3 und 2 Jahre alt. Die Jüngsten mussten noch auf dem Arm getragen werden. Nun sind sie alle miteinander nackt, und die älteren Kinder hatten es nicht gern und waren verlegen. Aber sie nahmen die Jüngeren an die Hand, und sie gingen hinter Janusz Korczak her. Und sie begannen abermals zu singen. Sie gingen gemeinsam in ihrer Nacktheit durch das Tor und dachten an das Rote Meer. Das Tor aber schloss sich hinter ihnen. So ist es geschehen. Und in der Krochmalner Straße holte man die Päckchen mit den Lumpen und mit dem Spielzeug ab. Der Offizier ließ die vier Schwestern laufen. Er beschloss an diesem Tage, sehr viel Alkohol zu trinken. Ihm war gar nicht wohl. 9 Tage später holte man nachts den Zadik ab, zu dem Janusz Korczak hatte gehen wollen. Der Offizier fuhr selbst mit. Er fuhr bis vor das Eingangstor des Lagers, aber weiter fuhr er nicht mit, denn er wollte nichts damit zu tun haben. Er hatte ja nur den Befehlen gehorcht. Er übergab den Zadik der Wache. Dann drehte er sich um und sagte über die Schultern hin, bevor er fortging. Er sagte zu dem Zadik: Deinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Doch was tut das? Du bist ein Jude. Und sie sagen von dir, dass du so etwas wie ein heiliger Jude seist. Das heißt wohl auch, dass du ein besonders gefährlicher Jude bist. Du hast die Schwestern für eine Nacht aufgenommen und hast weitergegeben, was sie dir berichteten. Du hast also gehetzt, denn es war verboten, darüber zu sprechen. Wir werden die Schwestern noch fassen, verlass dich drauf. Dich haben wir sogleich gefasst. Und ich habe dich selbst hergebracht. Bis an das Tor des Lagers habe ich dich gebracht, denn ich handelte gegen meinen Befehl, als ich die Schwestern freigab. Ich werde nicht nochmals gegen meinen Befehl handeln. Ich übergebe dich hier dem Lager. Du wirst den gleichen Weg gehen, den die Kinder gingen. Und den auch Janus Korczak gegangen ist. Und den unzählige Juden vor dir gingen. Und den auch unzählige Juden nach dir gehen werden. Bis die Welt frei ist von euch. Und euch kein Name mehr nennt. Ein armer Zadik bin ich und muss vernichtet werden. Meine Gebeine wird man zu den anderen jüdischen Gebeinen legen. Janusz Korczak ist hier gestorben. Er hat gesagt, ich führe euch durch das Rote Meer. Und Janusz Korczak wird sein Wort wahrmachen. Dies ist eine Landschaft des Todes. Aber ich weiß auch, dass sie eine Landschaft des Lebens ist. Denn ich weiß, dass es Wahrheit ist, was der Prophet Ezekiel schaute. Was er sah, wird sich aber an uns erfüllen. In einem Traum fühlte er sich in ein großes Tal versetzt, das, wie weit das Auge sehen konnte, von Totengebeinen bedeckt war. Es war ihm, als wenn er eine Gottesstimme vernehme, die ihn fragte, Menschensohn, können diese Gebeine leben? Und der Prophet antwortete, O Gott, du allein weißt es. Und Gott sprach, Weissage zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Geist in euch und ihr sollt leben. Und als der Prophet so getan, da rückte Gebein an Gebein, Skelette entstanden, bedeckt von Haut, Fleisch und Sehnen. Doch es waren leblose Körper, Geist war nicht in ihnen. Und da sprach Gott zu dem Propheten ein zweites Mal, Menschensohn, weissage zum Geist, dass er komme und wehe durch diese Körper, dass sie leben. Und es geschah also. Und sie standen auf ihren Füßen, eine unabsehbare Schar. Und die Gottesstimme erklärte ihm, dem Propheten, diese Vision und sprach zu ihm, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Sie sagen, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist entschwunden. Doch du, Menschensohn, gehe aus und künde ihnen, siehe, ich führe euch heraus aus den Gräbern und bringe euch in das Land, das ich euren Vätern verheißen habe, wo ihr wohnen sollt, beschützt und beschirmt.